طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنت أنا أمادي الحديث سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه زاكت وغزنت الله ويزا مش auf eine Tat hin die wenn ich die tue Allah liebt mich dann und die Menschen lieben mich dann auch. Und sagte, enthalte dich dem Diesseits, den weltlichen Dingen, dann wird dich Allah lieben. Und enthalte dich dessen, was die Menschen besitzen, halte dich zurück von dem, was die Menschen besitzen, dann werden die Menschen dich lieben. Und wir haben gesagt, dass man, was bedeutet das, dass man sich zurückhält von weltlichen Dingen? Das bedeutet, dass man zum Beispiel seine Zeit nicht verschwendet mit unnötigem Gespräch. Es bedeutet auch, dass man sich nicht zu satt isst und alle anderen Dinge, die einem abhalten werden, dann, dass man zu lange nachts wach bleibt für Sachen, die nicht für Allah subhanahu wa ta'ala ist, weil all dies hält einem dann ab vom Gedenken Allahs. Die Menschen, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie so erschaffen, dass sie Geld mögen. Jeder Mensch mag Geld. Gold, Silber und weiß nicht was. Die Frage ist nur, was man damit macht. Jeder von uns mag. Auch der gläubige Mensch kann nicht sagen, ich mag kein Geld. Nein, auch der Gläubige wünscht sich, dass er Geld hätte. Nur die Frage ist, was macht er dann damit? Ja? Weil die Sahaba radiallahu anhum, manche von ihnen waren auch reich. Nur was haben sie damit gemacht? Und heutzutage sind auch manche Leute reich, nur was machen sie damit? Das eben kommt davon, was man damit macht. Und natürlich, wie man das erworben hat, logischerweise auch. Das Halal oder Haram ist, wie man es bekommen hat. Aber die Frage ist, was man damit macht. Und der Mensch, weil er natürlicherweise sein Geld mag und sein Hab und Gut besitzt, und das auch sieht man auch in der Gesellschaft, wer ein Haus baut, der baut auch dann öfter außenrum einen Zaun oder eine Mauer, um abzugrenzen und zu sagen, das ist mein Besitz, kommt diesem Besitz nicht näher. Und wenn einer einfach so mal in seinen Garten reinlaufen würde, du würdest dich wundern, warum geht er in meinen Garten rein? Das ist mein Bezirk. Ja? Und deswegen, wenn du dich enthältst, wenn du dich entsagst, wenn du dich fernhältst von dem, was den Menschen gehört, dann die Menschen werden dich mögen. Umgekehrt, wenn du immer die Leute anbettelst, wenn du immer die Leute um Hilfe bittest, wenn du immer die Leute von ihnen etwas brauchst, dann werden sie dir aus dem Weg gehen. Dann werden sie die versuchen, oh, die Person so und so, der will irgendwas von mir. Ihr kennt das, also jemand ruft euch an, immer wenn er euch anruft, will er irgendwas von dir haben. Er ruft dich nicht an, wird dich fragen, wie es dir geht, wie es dein Kind, ob du Hilfe brauchst, ne? Sondern du weißt genau, dieser Anruf kostet mich irgendwas, Zeit, Mühe und so, Alhamdulillah. Nur manche Geschwister sind so, ja, und die sind dann nicht beliebt. Ist leider so. Ja? Natürlich, das heißt nicht, dass man, es geht um die, wie oft man das macht. Und aber nicht, dass jemand jetzt sagt, wenn wir in der Moschee, wir rufen jeden Freitag auf, helfen der Moschee, dass wir rufen nicht für uns auf, wir rufen für die Moschee auf. Okay? Also für Spenden und weiß nicht was, Müll wegbringen oder sonst was. Ja. طيب الله سبحانه وتعالى sagt nämlich im Koran فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ so fürchtet Allah so weit ihr könnt وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا und hört und gehorcht وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ und spendet, gebt aus von eurem Vermögen, das ist besser für euch. Das ist besser für euch. Denn die Zakah wurde Zakah genannt, weil es Tazkiyah macht. Tazkiyah ist Reinigung. Weil es deinen Charakter reinigt vor Geiz. In allererster Linie vor Geiz. Und deswegen ist es besser für uns, wenn man einen Teil seines Vermögens ausgibt. Und eine einfache Methode ist, damit der Shaitan einem nicht Armut verspricht, weil Allah sagt im Koran, dass der Shaitan uns Armut verspricht. Das heißt, er meint, er warnt uns davor, arm zu werden. Deswegen sagt er uns, spende nicht, denn wenn du 10 Euro gibst, hast du am Ende des Monats 10 Euro weniger. Okay? Und deswegen ist das Einfachste, es hat jemand das Gerät ausgemacht, deswegen ist das Einfachste, dass man von vornherein, wenn du ein Gehalt hast von 10.000 Euro, dass du von vornherein sagst, 1.000 Euro, die gebe ich der Moschee oder einem Arm oder weiß nicht was, irgendjemandem hergeben. Hauptsache, man gibt das nicht, lässt das nicht bei sich, weil dann verfällt man der Versuchung, dass man das für sich auch ausgibt. Ja? Und wenn man das macht und davon ausgeht, dass man einfach nur 9, also eigentlich die Qualität ist schlechter geworden. Also falls jemand da am Mikrofon rumspielt, soll bitte das wieder so einstellen, wie es war. Keiner mag jemanden, der einem sein Geld wegnehmen will. Was wir von diesem Hadith ebenfalls profitieren, ist eine Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, oder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn du dich dem diesseits enthältst, dann liebt dich Allah. Insofern gehört es zu den Eigenschaften Allahs, dass er manche Menschen liebt und manche Menschen nicht liebt. Allah sagt es im Koran, er sagt zum Beispiel, er liebt nicht die Ungläubigen. La yuhibbul kafiri. Ja? Und es ist eine sehr banale Sache eigentlich. Ne? Wenn Allah sagt, er liebt, dann liebt er. Wenn er sagt, er liebt nicht, dann liebt er nicht. Und wenn der Prophet sagt, Allah liebt, dann liebt er. Wenn er nicht, ist ganz einfach eigentlich. Nur es gibt eben Menschen, die diese Sache nicht glauben. Deswegen erwähne ich diese Sache, auch wenn sie sehr komisch klingt. Aber es gibt Menschen, die sagen, nein, Allah liebt mich. Fertig. Ja? Weil sie sich das nicht vorstellen können. Weil sie denken, wenn jemand liebt, dann ist es wie ein Mensch, der liebt. Und Allah ist kein Mensch. Allah ist ihm nichts gleich. Aber die Antwort ist ganz einfach. Allah liebt auf eine Art und Weise, wie wir nicht wissen, wie. Punkt. Ja? Genauso wie Allah sprechen kann, auf eine Weise, wie du nicht weißt, wie. Weißt du, wie Allah spricht? Ich weiß nicht. Aber jeder von uns glaubt, dass der Koran ist Allahs Wort, was er gesprochen hat. Jeder von uns glaubt, jeder von Ahle Sunnah glaubt das. Ja? Nur warum ist es dann bei der Liebe anders? Es ist bei der Liebe nicht anders. Und das war's. Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hielt mich fest und dann sagte er zu mir folgendes: Sei in diesem Leben wie ein Fremder oder wie jemand, der einen Weg überqueren will. Sei in diesem Leben wie ein Fremder oder wie jemand, der einen Weg nur überqueren will. Wie ein Fremder, das heißt, er kennt dieses Leben nicht und ganz wichtig, er hat auch gar nicht vor, hier zu bleiben. Er weiß, dass er erschaffen worden ist vorher und Allah hat ihn da reingetan in dieses Leben und er weiß, er wird kurz da bleiben und dann geht er dorthin, wo er eigentlich hingehört. Inshallah ins Paradies. Und deswegen, das ist ein Fremder. Aber wenn jemand natürlich sich das in diese, was heißt fremd zu fremd zu sein, heißt das, dass du dich wie ein Fremder benimmst? Ein Fremder, wenn er zu Besuch geht bei jemandem, dann ist er bescheiden. Er ist schüchtern, er ist zurückhaltend, er nimmt nicht alles, was man ihm anbietet. Wenn man ihn fragt, möchtest du etwas, sagt er manchmal aus Bescheidenheit, nein, danke, obwohl er eigentlich vielleicht trotzdem gerne wollte. Und so sollte man sich dem diesseits gegenüber verhalten, dass diesseits will dir alles geben, alles Verbotene geben, erlaubt geben, egal wie, und man hält sich davon zurück, weil man weiß, das, was ich jetzt kriege, was soll ich am Anfang? Dieses Geld, was soll ich am Anfang? Ich nehme es, okay, aber ich gebe es direkt weiter. In Sicherheit setze ich das. Und am sichersten ist das Geld, wenn du es für Allah subhanahu wa ta'ala hergibst. Egal wie, hauptsächlich es für Allah her. Weil dann Allah subhanahu wa ta'ala lässt aufschreiben, dass du es für ihn gegeben hast. Und Yawm al-Qiyamah, du kriegst die Belohnung zurück. Ja. Aber alles andere, wenn du dein Geld verstaust, investierst in Aktien manchmal oder irgendeine Firma aufmachst oder sonst was, kann sein, die geht pleite. Und auf jeden Fall wird sie am Ende dieses Lebens, dieser Welt weg sein. Ja. Spätestens dann. Oder wie jemand, der nur einen Weg überqueren will. Nur ganz kurz, du weißt, du bist kurz da. Und subhanallah, jeder von uns weiß, dass kein Mensch von uns weiß, wann er lebt, wann er stirbt. Keiner von uns weiß, wann er stirbt. Kann sein morgen, kann sein übermorgen, kann sein heute, kann sein noch später. Und stell dir vor, du wüsstest genau, wann du stirbst. Und es ist ja geschrieben. Jeder von uns ist sicher, wann er stirbt. Stell dir vor, lieber Bruder, du wüsstest, es sind 50 Jahre noch. 50 Jahre. Ich weiß nicht, aber würde dein Leben sich nicht verändern? Wenn du wüsstest, es sind noch 50 Jahre, du würdest sagen, es lohnt sich überhaupt nicht, irgendwas Verbotenes zu machen. Lohnt sich überhaupt nicht. Du würdest sagen, was soll ich mir Sorgen machen über Rizq? Ich weiß ja schon, dass ich 50 Jahre lebe, oder? Das heißt, ich werde nicht verhungern in diesen 50 Jahren. Auf keinen Fall. Vielleicht sterbe ich am Ende auf Hunger. Aber ich werde auf jeden Fall 50 Jahre. Aber ich werde auf jeden Fall 50 Jahre lang leben, weil ich so bestimmt ist. Ja. Du würdest wissen, das Leben ist so kurz, ich muss mich konzentrieren auf mein Leben danach. Ja, subhanallah. Also ich weiß nicht, wie alt ihr seid, aber die meisten von euch sind über 10 Jahre alt. Und der Prophet hat gesagt, dass die durchschnittliche Alter von jedem Menschen in seiner Umma ist zwischen 60 und 70 Jahren. Also wenn du 20 Jahre alt bist, dann warst du schon die durchschnittliche oberste Grenze erreicht, mit 70 nach 50 Jahren. Und wenn du 10 Jahre bist, hast du die unterste Grenze schon erreicht. Das heißt, du kannst davon ausgehen, nicht, dass du noch 50 Jahre leben wirst, sondern dass du maximal noch 50 Jahre leben wirst. Maximal, das ist ja noch schlimmer sozusagen. Das ist noch schlimmer. Ja. Und ich gucke nicht die noch älteren Leute an, die älter sind als 20 Jahre. Aber es ist ja auch egal, weil es geht ja nicht darum, dass man möglichst lange viel Gutes tut, sondern es geht darum, dass man in dem Zustand stirbt, mit dem Allah einem zufrieden ist. Weil dann hat man Allah gezeigt, egal wie lange man lebt, man wird immer rechtschaffen sein. Und dann verdient man auch das Paradies. Für immer. Weil wenn du für immer leben wirst, wirst du immer Muslim sein. Ja. Und der Kafir genauso. Der Kafir beweist sein Leben lang, dass er, egal wie lange er leben wird, noch ein Jahr länger, noch ein Jahr länger, er wird immer Kafir bleiben. Also verdient er auch die Hölle für immer. Weil es eine Eigenschaft von ihm gewesen ist. Und Allah sagt ja auch im Koran, wenn sie zurückgebracht würden, dann würden sie genau das Gleiche machen, was sie vorgemacht haben. Wer weiß das außer Allah? Niemand. Und die Leute wundern sich, warum die Leute ewig ins Paradies oder die Hölle gehen. Dann sagte der Prophet dann weiter zu Ibn Umar, und schaut auf dich immer, als wärst du ein Bewohner des Grabs. Betrachte dich immer als ein Bewohner des Grabs. Daraufhin sagte Mujahid ist einer von den Tabi'in, radiallahu anhu wa rahimah, ein Schüler von Abdullah ibn Abbas. Er sagte zu Ibn Umar, der den Hadith überliefert, Ibn Umar, radiallahu anhu, der diesen Hadith, den wir gerade gehört haben, vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam gehört hat, er sagte zu seinem Schüler, während er den Hadith weiter erzählt, sagt ihm Folgendes: Wenn du morgens aufwachst, dann gehe ich davon aus, dass du abends noch lebst. Und wenn du abends einschläfst, dann gehe ich davon aus, dass du morgens noch wach bist. Und nutze deine Gesundheit, bevor Krankheit kommt. Und nutze dein Leben, bevor der Tod kommt. Denn du weißt nicht, O Diener Allahs, ja Abdullah, du weißt nicht, morgen, wie wirst du heißen. Und morgen, wie wirst du heißen, gemeint ist entweder, morgen wirst du zu den Glücklichen oder Unglücklichen gehören. Das heißt, Paradiesbewohner oder Höllenbewohner. Aber richtiger ist, wallahu a'lam, gemeint ist morgen, du weißt nicht, wie du heißen wirst. Das heißt, lebendig oder tot. Das ist damit gemeint. Wallahu a'lam, ich barakallahu fikum, die Geschwister, und damit ihr nicht traurig den Saal verlasst, mit dem Hadith, denkt daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala am Ende dieser Sitzungen, wir erhoffen uns bei Allah, dass er uns unsere Sünden vergibt. Jeder Mensch, der so eine Sitzung hingeht und wo Allahs gedacht wird, Dhikr gemacht wird, und das ist es gibt nichts Besseres und als dass man, und das ist auch die beste Form, wie man sich im Islam weiterbilden kann und im Iman, indem man Ayat nimmt aus dem Koran oder Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wa sallam durchnimmt. Es gibt nichts Besseres als das. Manche Leute sagen immer, ich hätte gerne einen Vortrag über das Thema, über das Thema, über das Thema. Das Beste ist, dass was wir machen, dass wir Hadithe nehmen unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die von einem Gelehrten wie al-Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala gesammelt worden sind aus allen Büchern und wo er zusammen uns getragen hat und gesagt hat, das sind die wichtigsten Hadithe, die ein Muslim erstmal kennen muss. Das heißt, da ist alles drin, was du wissen musst, sozusagen. Da ist das drin, was du an Iman wissen musst und an Charakter und an Fiqh auch teilweise, wie wir klar und deutlich gesehen, Halal und Haram, Alhamdulillah. Das ist das Beste, was du machen kannst. Die von der Erfahrung der Gelehrten profitieren und nicht eigene Sachen ausdenken. Nein, der Gelehrte hat dir das zusammengesetzt, weil er nach viel Nachdenken gesehen hat, das sind die 40 Hadithen, die du brauchst. Und deswegen, liebe Geschwister, sind wir da auf dem richtigen Weg, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum. Für eure Aufmerksamkeit.